Abschnitt 21 aus Armedale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel, Teil 2. Neelie fiel am Bette auf die Knie nieder und barg ihr Gesicht in der Decke. In reiner Verzweiflung, sonst irgendwo Trost und Hilfe zu finden, hatte sie sich ihrer Mutter in die Arme geworfen. Und das hatte so geendet. »Oh, Mama«, flehte sie, »du weißt, dass ich dich nicht kränken wollte. Ich konnte nicht anders, als du so von meinem Vater sprachst. Oh, bitte, bitte, vergib mir!« Mrs. Milroy wandte sich auf ihrem Kissen wieder um und sah ihre Tochter mit ausdruckslosem Blicke an. »Dir vergeben«, wiederholte sie, während ihr Geist noch in der Vergangenheit war und sich wie im Finstern zur Gegenwart zurücktastete. »Ich bitte dich um Verzeihung, Mama. Auf den Knien bitte ich dich um Verzeihung. Ich bin so unglücklich. Ich sehne mich so sehr nach ein wenig Liebe. Willst du mir nicht vergeben?« »Warte ein wenig«, erwiderte Mrs. Milroy. »Ah«, sagte sie nach einer Pause, »jetzt weiß ich dir vergeben. Ja, ich will dir unter einer Bedingung vergeben.« Sie hob Neelies Kopf auf und sah ihr prüfend ins Gesicht. »Sage mir, warum du Miss Gwilt hassest. Du hast deine Gründe dafür, dass du sie hassest, und du hast mir dieselben noch nicht eingestanden.« Neelie ließ den Kopf wieder sinken. Die dunkle Glut, die sie versteckte, indem sie ihr Gesicht verbarg, teilte sich ihrem Nacken mit. Ihre Mutter sah es und ließ ihr Zeit. »Sage mir«, wiederholte Mrs. Milroy in sanfterem Tone, »warum hassest du sie?« Die Antwort kam widerstrebend und in abgerissenen Worten. »Weil sie versucht«, »was versucht?« »Weil sie jemanden, der viel«, »viel was?« »Der viel zu jung für sie ist«, »gern heiraten möchte?« »Ja, Mama.« Mit atemlosem Interesse beugte Mrs. Milroy sich vorwärts und spielte liebkosend mit dem Haar ihrer Tochter. »Wer ist dies, Neelie?« fragte sie flüsternd. »Du wirst niemals weiter sagen, dass ich es dir gesagt habe, nicht wahr, nicht, Mama?« »Niemals. Wer ist es?« »Mr. Armedale.« Mrs. Milroy lehnte sich in tiefem Schweigen auf ihr Kissen zurück. Das klare Bekenntnis ihrer ersten Liebe, das ihre Tochter mit eigenen Lippen abgelegt, das sofort die ganze Aufmerksamkeit jeder anderen Mutter in Anspruch genommen haben würde, beschäftigte sie keinen Augenblick. Ihre Eifersucht, die alles verdrehte, um es ihren Schlussfolgerungen anzupassen, war eifrig beschäftigt, auch das zu verdrehen, was sie soeben gehört hatte. »Eine Verstellung«, dachte sie, »die mein Kind getäuscht hat. Mich aber täuscht dieselbe nicht. Ist es wahrscheinlich, dass Miss Gwilt dies gelingen wird?« fragte sie laut. »Zeigt Mr. Armedale irgendwelches Interesse für Sie?« Zum ersten Male sah Neelie zu ihrer Mutter auf. Der schwerste Teil ihres Bekenntnisses war jetzt vorüber. Sie hatte die Wahrheit von Miss Gwilt gesagt und offen Alans Namen ausgesprochen. »Er legt das unerklärlichste Interesse für Sie an den Tag«, sagte sie. »Es ist mir unbegreiflich, eine förmliche Verblendung ist es. Es empört mich, davon zu sprechen.« »Wie kommst du dazu, Mr. Armedales Geheimnisse zu wissen?« fragte Mrs. Milroy. »Hat er aus allen Leuten in der Welt dich auserkoren, um sein Interesse für Miss Gwilt auszusprechen?« »Mich«, rief Miss Neelie entrüstet. »Es ist wahrhaftig schlimm genug, dass er es dem Papa gesagt hat.« Bei diesem Wiederauftreten des Majors in der Erzählung stieg Mrs. Milroys Interesse an der Unterhaltung aufs Höchste. Sie richtete sich abermals vom Kissen auf. »Nimm einen Sessel«, sagte sie, »setz dich, Kind, und erzähle mir die ganze Geschichte. Jedes Wort, hörst du? Jedes Wort.« »Ich kann dir nur erzählen, Mama, was der Papa mir erzählt hat.« »Wann?« »Am Sonnabend. Ich trug dem Papa sein Gabelfrühstück in die Werkstatt und er sagte, ich habe soeben einen Besuch von Mr. Armedale gehabt und möchte dir eine Warnung geben, da ich eben daran denke.« »Ich sagte nichts, Mama. Ich wartete bloß.« Dann fuhr der Papa fort und sagte mir, Mr. Armedale habe mit ihm von Miss Gwilt gesprochen und Fragen über sie an ihn gerichtet, zu denen niemand in seiner Stellung berechtigt sei. Der Papa sagte, er habe sich genötigt gesehen, Mr. Armadale in aller Freundschaft zu ermahnen, ein andermal ein wenig zartfühlender und vorsichtiger zu sein. Ich fühlte mich nicht sehr interessiert, Mama. Es lag mir durchaus gar nichts daran, was Mr. Armadale gesagt oder getan. Was sollte ich mich darum kümmern? »Lass dich dabei aus dem Spiele«, unterbrach ihre Mutter sie mit Schärfe, »fahre mit dem fort, was dein Vater sagte. Was tat er, als er von Miss Gwilt sprach? Wie sah er aus?« »Ziemlich wie gewöhnlich, Mama. Er ging in der Werkstatt auf und ab und ich nahm seinen Arm und promenierte mit ihm.« »Ich will nicht wissen, was du getan hast«, sprach Mrs. Milroy immer gereizter. »Sagte dein Vater dir, was für Fragen Mr. Armadale an ihn gerichtet oder nicht?« »Ja, Mama. Er sagte, Mr. Armadale begann mit der Bemerkung, dass er großes Interesse an Miss Gwilt nehme und fragte dann, als der Papa ihm irgendetwas über ihre Familienverhältnisse...« »Was?« rief Mrs. Milroy. Das Wort brach fast wie ein Schrei heraus und die weiße Schminke auf ihrem Gesichte platzte in alle Richtungen. »Das sagte Mr. Armadale«, sprach sie, sich immer weiter aus dem Bette herausbeugend. Neely sprang auf und suchte ihre Mutter aufs Kissen zurückzulegen. »Mama«, rief sie aus, »hast du Schmerzen? Bist du krank? Du erschreckst mich.« »Nichts, nichts, nichts«, sagte Mrs. Milroy. Sie war zu heftig bewegt, um eine andere als die allergewöhnlichste Entschuldigung zu machen. »Meine Nerven sind heute Morgen sehr gereizt. Kehre dich nicht daran. Ich will es auf der anderen Seite des Kissens versuchen. Fahr fort, ich höre dich, wenngleich ich dich nicht ansehe.« Sie wandte ihr Gesicht der Wand zu und ballte ihre zitternden Hände krampfhaft unter der Bettdecke. »Ich habe sie«, flüsterte sie für sich, »ich habe sie endlich.« »Ich fürchte, ich habe zu viel gesprochen«, sagte Neely, »ich fürchte, ich bin zu lange hier geblieben. Soll ich jetzt hinuntergehen, Mama, und später wiederkommen?« »Fahr fort«, wiederholte Mrs. Milroy mechanisch. »Was hat dein Vater darauf gesagt? Noch sonst etwas über Mr. Armadale?« »Nichts weiter, außer was der Papa ihm zur Antwort gab«, erwiderte Neely. »Papa wiederholte mir seine eigenen Worte, als er mir davon erzählte. Er sagte, in der Mangelung irgendwelcher freiwilligen Mitteilungen von der Dame selbst über diesen Gegenstand, Mr. Armadale, ist alles, was ich weiß oder zu wissen wünsche. Und Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich hinzufüge, alles, was sonst irgendjemand zu wissen braucht oder zu wissen wünschen sollte, dass Miss Gwilt mir eine völlig befriedigende Empfehlung brachte, ehe sie in mein Haus kam.« »Das war streng, Mama, nicht wahr? Ich habe nicht das geringste Mitleid mit ihm. Er hat es vollkommen verdient. Dann kam des Papas Warnung an mich. Er hieß mich Mr. Armadales Neugier nicht befriedigen, wenn er sich nun etwa an mich wendete. Als ob es wahrscheinlich sei, dass er sich an mich wendete und als ob ich ihn anhören würde. Das ist alles, Mama, nicht wahr? Du glaubst nicht, dass ich dir alles dies gesagt habe, weil ich Mr. Armadale abhalten möchte, Miss Gwilt zu heiraten. Er mag sie heiraten, wenn es ihm beliebt. Mir ist es einerlei«, sagte Neely mit einer Stimme, die ein wenig bebte und mit einem Gesichte, das kaum ruhig genug war, um dieser Erklärung ihrer Gleichgültigkeit zu harmonieren. »Alles, was ich will, ist Befreiung von Miss Gwilt als meiner Erzieherin. Ich möchte lieber in eine Pension geschickt werden. Ja, ich möchte in eine Erziehungsanstalt gehen. Meine Ansicht von allem ist jetzt eine völlig andere. Ich habe zwar nicht den Mut, es dem Papa zu sagen. Ich weiß nicht, was mit mir vorgegangen ist. Mir ist, als ob ich zu nichts mehr Mut besäße. Und wenn der Papa mich abends auf den Schoß nimmt und sagt, lass uns plaudern, Neely, da macht es mich weinen.« »Wolltest du ihn wohl darauf vorbereiten, Mama, dass ich anderen Sinnes geworden bin und lieber in eine Pension gehen möchte?« Ihre Augen füllten sich mit schweren Tränen und sie bemerkte nicht, dass ihre Mutter sich nicht einmal auf ihrem Kissen umwandte, um sie anzusehen. »Ja, ja«, sagte Mrs. Milroy zerstreut, »du bist ein gutes Mädchen. Du sollst in eine Pension geschickt werden.« Die grausame Kürze der Erwiderung und der Ton, in dem sie gesprochen ward, sagten Neely, dass die Aufmerksamkeit ihrer Mutter weit, weit von ihr sei und dass es nutzlos wäre, die Unterhaltung noch ferner fortzusetzen. Ruhig ohne ein Wort des Vorwurfs wandte sie sich ab. Es war ihr nichts Neues, sich von der Teilnahme ihrer Mutter ausgeschlossen zu sehen. Sie sah ihre Augen im Spiegel an und badete dann ihr Gesicht in kaltem Wasser. »Miss Gwilt soll nicht sehen, dass ich geweint habe«, dachte Neely, indem sie wieder an das Bett trat, um sich von ihrer Mutter zu verabschieden. »Ich habe dich ermüdet, Mama«, sagte sie leise. »Lass mich jetzt gehen und später wiederkommen, wenn du ein wenig geruht haben wirst.« »Ja«, antwortete ihre Mutter noch ebenso mechanisch wie zuvor, »ein wenig später, wenn ich etwas geruht haben werde.« Neely verließ das Zimmer. So wie sie die Tür hinter sich geschlossen, klingelte Mrs. Milroy, um die Wärterin zu sich zu bescheiden. Der soeben gehörten Erzählung jeder vernünftigen Schätzung der Wahrscheinlichkeiten zum Trotz, klammerte sie sich noch immer so fest wie je an ihre eifersüchtigen Schlüsse. »Mr. Armadale mag ihr glauben und meine Tochter mag ihr glauben«, dachte das wütende Weib, »aber ich kenne den Major und mich kann sie nicht hintergehen.« Die Wärterin trat ein. »Richtet mich in die Höhe«, sagte Mrs. Milroy, »und gebt mir mein Schreibpult. Ich will schreiben.« »Sie sind aufgeregt«, sagte die Wärterin, »Sie sind nicht in einem Zustande, um zu schreiben.« »Gebt mir das Pult«, wiederholte Mrs. Milroy. »Sonst noch etwas?«, fragte Rachel ihre stereotype Phrase wiederholend, indem sie den Schreibkasten aufs Bett stellte. »Ja, kommt in einer halben Stunde wieder. Ihr sollt einen Brief für mich nach dem Herrenhause tragen.« Die sardonische Gelassenheit der Wärterin versagte ihr für diesmal. »Gerechter Himmel«, rief sie im Tone echten Erstaunens. »Was nun? Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie an...« »Ich werde an Mr. Armadale schreiben«, fiel ihr Mrs. Milroy ins Wort, »und ihr werdet den Brief zu ihm tragen und auf die Antwort warten. Und gebt wohl Acht, keine lebende Seele außer uns beiden darf hier im Hause das Geringste hiervon argwöhnen.« »Warum schreiben Sie an Mr. Armadale?«, fragte Rachel, »und warum darf außer uns beiden niemand etwas davon wissen?« »Wartet«, erwiderte Mrs. Milroy, »und ihr werdet es sehen.« Die Neugier der Wärterin, die Neugier eines Weibes, hatte keine Lust zu warten. »Ich will Ihnen mit offenen Augen helfen«, sagte sie, »blindlings aber helfe ich Ihnen nicht.« »Oh, wenn ich nur den Gebrauch meiner Glieder hätte«, stöhnte Mrs. Milroy, »Ihr abscheuliches Geschöpf, wenn ich nur ohne euch fertig werden könnte.« »Sie haben den Gebrauch Ihres Kopfes«, entgegnete die unerschütterliche Wärterin, »und Sie sollten es besser wissen, als mir nur zur Hälfte zu trauen.« Es war eine brutale Antwort, aber eine wahre. Eine doppelt wahre, nachdem sie Miss Gwilts Brief geöffnet. Mrs. Milroy gab nach. »Was wollt ihr wissen?«, fragte sie. »Sagt mir das und dann geht.« »Ich möchte wissen, was Sie an Mr. Armadale schreiben wollen.« »Von Miss Gwilt. Was hat Mr. Armadale mit Miss Gwilt zu schaffen?« Mrs. Milroy hielt den Brief empor, der ihr durch das Postamt zurückgesandt worden. »Bückt euch«, sagte sie, »Miss Gwilt mag vielleicht an der Tür lauschen, ich will's euch ins Ohr flüstern.« Die Wärterin bückte sich, indem sie das Auge auf die Tür heftete. »Ihr wisst, dass der Postbote diesen Brief nach Kingstown Crescent getragen hat«, sagte Mrs. Milroy, »und ihr wisst, dass er Mrs. Mandeville nicht mehr dort fand und dass ihm niemand zu sagen wusste, wohin sie gegangen.« »Nun«, flüsterte Rachel, »was dann?« »Dies. Wenn Mr. Armadale den Brief erhält, den ich ihm zu schreiben im Begriff bin, wird er denselben Weg einschlagen, welchen der Briefträger gegangen ist, und wir wollen sehen, was sich ereignet, wenn er an Mrs. Mandevilles Haustür klopft.« »Wie bringen Sie ihn bis an die Tür?« »Ich gebe ihm den Rat, die Dame aufzusuchen, die Miss Gwilt empfohlen hat.« »Ist er in Miss Gwilt verliebt?« »Ja.« »Ach«, sagte die Wärterin, »ich verstehe.« Ende von Abschnitt 21, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. Oktober 2023. Ende von Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott.